glaubst, dass dein Handy, deine Passwörter und deine E-Mails sicher sind. Du glaubst, dass der Rechtsstaat die Verhältnismäßigkeit wahrt, wenn es um Eingriffe in deine Privatsphäre geht. Du glaubst, dass in demokratischen Staaten deine Online-Kommunikation nicht heimlich überwacht wird. Die Realität sieht anders aus. Der Bundestag verabschiedet ständig neue Sicherheitsgesetze, wie jetzt gerade die Bestandsdatenauskunft. Solche Gesetze räumen Polizei und Geheimdiensten immer einfacheren Zugriff auf deine Daten ein. Polizei und Geheimdienste können sich per elektronischer Schnittstelle noch einfacher in deine Handysim einloggen. Sie bekommen vom Provider dein Mailpasswort und greifen über die Passwortwiederherstellung auf deine sozialen Netzwerke zu. Sie haben nicht nur umfassenden Zugriff auf deine Privatsphäre, sondern auch auf die Kontakte deiner Freunde und Bekannten. Die ganze Welt deiner digitalen Privatsphäre steht Polizei, BKA und Geheimdiensten offen. Die IP-Adresse, dein ständiger Begleiter beim Surfen durch das Netz, kann jederzeit per Mausklick durch die Behörden mit dir verknüpft werden. Stell dir vor, du bist auf einer Demo. Während die Polizei dein Handy beschlagnahmt, fordert sie heimlich deine PIN und PUC an und kopiert persönliche Daten deiner SIM-Karte. Stell dir vor, dein Freund kifft und hat sich mit dir 2 Tage vorher per E-Mail, SMS oder Telefon zu einem Treffen verabredet. Das digitale Adressbuch wird angezapft. Du gerätst in eine Datenabfrage. Stell dir vor, du möchtest dich anonym im Netz zu einem intimen Thema informieren. Ohne etwas davon zu bemerken, wirst du beim Besuch einer entsprechenden Behördenseite identifiziert. Schluss mit dem Überwachungsstaat. Sag Nein zu neuen Sicherheitsgesetzen. Gib deiner Stimme Gewicht und komm zu den bundesweiten Protesten gegen die Bestandsdatenauskunft. Für deine Privatsphäre im Netz und am Telefon. Für eine Gesellschaft ohne Überwachung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.